schaff mein Mädchen her, klinge, Töckchen, Tillinge, bring mein Weibchen her. Klinge, Töckchen, klinge, schaff mein Mädchen her, klinge, Töckchen, Tillinge, bring mein Mädchen her. Klinge, Töckchen, Tillinge, bring mein Weibchen her. Bring sie her, mein Mädchen her, mein Weibchen her.